WDR 5. Neugier genügt. The top of the sea dike is about the same level as the palace, which is in the middle of the city. Der Deich, auf dem wir stehen, liegt auf derselben Höhe wie der 8 Kilometer entfernte Präsidentenpalast. Aber das Gebiet dazwischen, das Stadtzentrum, ist bereits weit unter den Meeresspiegel gesunken. Falls dieser kleine Deich einmal brechen sollte, würde eine riesige Flutwelle von hier bis zum Palast rasen. Über 4, 5 oder während der Geschäftszeiten eher 6 Millionen Menschen hinweg. Nichts könnte die Welle stoppen. If this dike would fail, the water will be up to the palace. Nothing stopping the sea. Das klingt nach einem Drehbuch für einen Katastrophenfilm aus Hollywood. Doch Janja Brinkmann ist Hydrologe, ein Experte für Wasserwirtschaft und damit der Wissenschaft verpflichtet. In nicht mal 10 Jahren, am Nikolaustag des 6. Dezember 2025, könnten weite Teile der 21 Millionen Metropole im Meer verschwinden. Weil der Mond dann besonders hohe Wellen auslösen wird, die mickrigen Deiche von Jakarta überspülen könnten. Das errechnete die Weltbank mit Hilfe des niederländischen Forschungsinstituts Deltares, für das Brinkmann arbeitet. Die Niederlande, die frühere Kolonialmacht Indonesiens, bringen nun ihre Erfahrungen im Bereich Hochwasserschutz ein im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Rund 2/3 der Niederlande liegen unter dem Meeresspiegel, allerdings geschützt von einem komplexen, teuren System von Deichen und Dämmen. Auch die indonesische Hauptstadt benötigt Bollwerke gegen die Flut. Die Zeit läuft. At this moment Jakarta absolutely is the champion. But in the past Tokyo was the champion, Osaka, Shanghai, Mexico City. Aktuell ist Jakarta die am schnellsten sinkende Stadt der Welt. Früher waren schon mal Tokio, Osaka, Shanghai und Mexico City in dieser Position. Aber all diese Städte haben das Problem bereits vor Jahrzehnten erkannt. Und es gelang ihnen, ihre Wasserwirtschaft umzustellen, die öffentliche Wasserversorgung zu erweitern und den Grundwasserverbrauch damit zu senken. Jakarta sinkt, weil das Grundwasser unterhalb der Stadt gnadenlos abgezapft wird. Die meisten Gebäude sind nicht mal an öffentliche Wasserleitungen angeschlossen und das Leitungswasser ist ohnehin von zweifelhafter Qualität. Stattdessen bohrt jeder nach eigenem Belieben immer tiefere Löcher in die Erde, um Wasser zu fördern. Die leer gezapften Hohlräume schrumpfen, die Stadt sackt ab. In den letzten Jahrzehnten entstanden in Jakarta viele neue Produktionsbetriebe, Bürogebäude und Hotels, die viel Wasser verbrauchen. Auch neue Wolkenkratzer, Hochstraßen und Autobahnen drücken die Stadt nach unten. Sie sinkt und mit ihr sinken die Deiche. If the sinking is not stopped, Jakarta by the end of the century it will be 5 to 6 more meters under sea level. Wenn wir diesen Prozess nicht stoppen, wird Jakarta am Ende des Jahrhunderts 5 bis 6 Meter unter dem Meer liegen. An manchen Stellen sogar 8 bis 9 Meter. Das wäre einfach zu gefährlich. Dann müssten Millionen Menschen evakuiert werden. Aber noch können wir etwas unternehmen. Das ist machbar, aber schwierig. Und es muss bis zum Jahr 2030 klappen. Can be done, needs to be done before 2030. Bereits heute werden ganze Stadtteile geflutet, aber meist von Regenwasser, das aus der Gegenrichtung in die Stadt eindringt. 13 Flüsse und ungezählte Kanäle fließen von Süden kommend mitten durch die Metropole nach Norden ins Meer. Die Flüsse führen nach tropischen Regenstürmen immer mehr Wasser, weil in den Vorstädten der Wald gerodet und natürliche Einbuchtungen bebaut wurden. An einem Ufer des Flusses Ciliwung hat die Stadtregierung ein erstes Bollwerk errichtet. Eine rund 4 Meter hohe Betonwand. Auf der anderen Seite sieht das Ufer noch aus wie zuvor. Erde und Steine, dann etwa 4 Meter Steigung voller Büsche und Bäume, oben das Wohnviertel Bukit Duri. Hier, rund 20 Kilometer entfernt von der Innenstadt, leben die Menschen in kleinen Backsteinbauten und Holzhütten mit Wellblechdächern. Eine Anwohnerin mag die neue Betonmauer am Ufer gegenüber gar nicht. Bis vor kurzem konnten wir noch über den Fluss zu unseren Nachbarn schauen. Nun sind sie hinter dieser Wand verschwunden. Wir haben den alltäglichen Kontakt zu ihnen verloren und die Natur wurde dort einbetoniert. Der Gouverneur sagt dazu, dass wir so das Hochwasserproblem an den Flüssen lösen werden. Aber ich bin anderer Meinung. Die glatte Betonmauer würde sogar schaden, weil der Fluss bei Hochwasser nun noch schneller fließe als zuvor. Vorher hätten die Freunde und Verwandten flussaufwärts noch rechtzeitig vor Flutwellen warnen können, bis zu 9 Stunden vorher per Handy. Nun bliebe oft nicht mehr halb so viel Zeit, den wichtigsten Besitz aus den Häusern nach oben zur Straße zu tragen. Um die ungeliebte Mauer bauen zu können, ließ die Stadtregierung im letzten Sommer viele Hütten abreißen. Die Fernsehstation Berita Satu dokumentiert bis heute im Internet Straßenschlachten zwischen den Anwohnern des Viertels Kampung Pulo und zögerlichen Polizisten, die so aussehen, als würden sie nicht gern bei der Räumung helfen. Mir wird abgeraten, nach Kampung Pulo überzusetzen. Die verbliebenen Anwohner seien verbittert und deshalb unberechenbar. Stattdessen treffe ich hier in Bukit Duri die Rechtsanwältin Vera Sumarvi von Chiliwung Merdeka. Diese Nichtregierungsorganisation setzt sich für die Anwohner ein. It's a different approach than apartments. So apartments just you build with the concept. Die Regierung und wir gehen die Sanierung der flutgefährdeten Stadtviertel sehr unterschiedlich an. Die Stadt plant ohne Beteiligung der Menschen. Wir erarbeiten unsere Konzepte gemeinsam mit den Betroffenen. Natürlich brauchen diese Viertel eine moderne, gesunde Infrastruktur. Die dichtstehenden Hütten könnten durch mehrstöckige Häuser mit Bädern und Klos ersetzt werden. Die Grundstücke könnte man einer Genossenschaft übertragen. Und die Einwohner würden jeweils einen Besitztitel für ihre neue Wohnung erhalten. Viele Anwohner wohnen seit Jahrzehnten in ihren selbstgebauten Häusern, die in keinem Grundbuch verzeichnet sind. Kataster sind in Indonesien nicht so verbreitet wie in Nordeuropa. Die Regierung nutzt die Lücke zwischen traditionellem Wohnrecht und modernen Gesetzen zu ihren Gunsten, meint Sumarvi. Die Stadtregierung behauptet, dass die Ufer einfach geräumt werden könnten, da sie im Besitz der öffentlichen Hand seien. Aber sie kann ihrerseits auch keine Dokumente vorweisen, die das belegen. Letztlich geht es doch um eine politische Entscheidung. Die Politiker könnten den Menschen aus armen Vierteln Besitztitel aushändigen für ihre seit langem bewohnten Häuser. Stattdessen besteht sie auf formalen Prozeduren. Die Betroffenen sollen sogar nachträglich eine Grunderwerbsteuer zahlen, in Höhe von 5% eines fiktiven Kaufwerts. Dafür haben sie aber vielleicht nicht das Geld und die Prozedur dauert zu lange. Der Niederländer Janja Brinkmann arbeitet im indonesisch-niederländischen Jakarta-Flut-Team an einem großen Masterplan, der tausende einzelne Maßnahmen koordinieren soll. Vom Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung über die Erhöhung der Deiche bis zu einem riesigen Bollwerk gegen das steigende Meer. Doch vieles wird bisher nur diskutiert, getan wurde kaum etwas, ein Versäumnis nach Jahrzehnten der Untätigkeit. Janja Brinkmann zeigt auf eine Eisenbahnbrücke, die über einen Kanal führt. Der Abstand zwischen Gleisen, Brücke und Wasser beträgt jeweils nur wenige Zentimeter, obwohl die Züge offensichtlich mit Starkstrom angetrieben werden. The bridges are sinking in the water. Some bridges were even designed for shipping to pass under the bridges. Auch Jakartas Brücken sinken dem Wasser entgegen. Einige waren anfangs so ausgelegt, dass Schiffe darunter fahren konnten. Aber das ist lange her. Und nun gibt es viel zu tun. Es reicht ja nicht, eine neue, höhere Eisenbahnbrücke zu bauen. Man müsste auch neue Rampen errichten, die die Züge quer durchs Stadtgebiet zur Brücke hoch und wieder runterführen. Das dauert, ist teuer und eine Menge Anwohner stehen im Weg. Für die Brücken gibt es bisher nicht mal Baupläne. It's also very expensive. So far, raising these bridges, changing these bridges, were not included in the project. Um das Wasser nach Sturzregen im Kanal zu halten, wurden dessen Ränder mit Spundwänden aus Beton erhöht. Diese Wände ragen nun 2 Meter über dem Bürgersteig. Von dort ist der Kanal nun gar nicht mehr zu sehen. Stattdessen fällt von einer nahen Fußgängerbrücke ein gelber Bagger ins Auge, der mitten im Wasser steht. Der Führer holt mit der Schaufel Müll aus dem Wasser und schichtet ihn an einer Seite. Dort hängt eine Bühne von der Betonwand, auf der vier Männer in orangefarbenen Overalls stehen. Mit bloßen Händen und Stangen befördern sie den Müll in Plastikkisten nach oben, wo sich von sechs weiteren in Overalls gekleideten Männern auf die Ladefläche eines Lasters befördert werden. Brinkmann erfreut der Anblick. The Orange Army is the waste division of Jakarta. Das ist die Orange Army von Jakarta, die Orangene Armee. Sie ist schon seit einem Jahr rund um die Uhr im Einsatz, um die Abwassersysteme zu reinigen. 12.000 Leute, tausende neue Laster und Bagger. Lange waren die Kanäle zu 50-80% von Müll blockiert. Manche waren komplett verstopft und ließen überhaupt kein Wasser mehr durch. Auch das führte zu Überschwemmungen. Nun fließt das Wasser vielerorts schon besser ab. Das motiviert die Manager der Stadtverwaltung. Nun sehen sie, dass man Jakarta wirklich zu einer besseren Stadt machen kann. To many of the managers. They see that it is possible to make Jakarta a better place. Im Stadtzentrum sieht es ähnlich aus wie in Bangkok oder Manila. Ein paar Wolkenkratzer, viele voluminöse Büroklötze aus Beton, Shopping-Malls und breite Stadtautobahnen prägen die Innenstadt. Zwischen Beton und Glas sind nur wenige Bäume auszumachen. Before they start construction, they first raise the area. Große Neubauten stehen stets auf neu aufgeschütteten Hügeln, die vor Überschwemmungen schützen sollen. Aber bei den Nachbarn staut sich dann das Wasser umso höher. Das ist, wie wenn man einen Stein in eine Schüssel mit Wasser legt. Der Wasserpegel steigt. In anderen Städten gibt es deswegen Verordnungen. Bauherren müssen so vorgehen, dass der Grundwasserpegel trotz der Wasserverdrängung durch das neue Gebäude unterm Strich unverändert bleibt. In Jakarta geht stattdessen die Stadtverwaltung hin und baut mit Steuergeldern komplexe Pumpensysteme. Der Bauherr muss nicht mal helfen. Das sollte sich ändern. Now the city has to take all responsibility and it should be changed. Auf den letzten Kilometern durch die Innenstadt zur Küste erinnern ein paar Art Deco-Gebäude an die ehemaligen Kolonialherren aus den Niederlanden. Manche sind zerfallen, andere luxussaniert. Riesige Büro-, Apartment- und Mallgebäude sprengen europäische Dimensionen. Von breiten Autostraßen zweigen altertümliche Gassen ab, die in die wenigen noch verbliebenen Altbauviertel führen. Dann fließt der Chiliwung-Fluss neben einem Luxushotel in die Javasee. Weiter westlich ein Binnengewässer, das etwa 2x1 Kilometer große Pluit-Reservoir, in das mehrere Flüsse und Kanäle münden. Das Wasser wird von hier über einen Deich in das höher gelegene Meer gepumpt. Das klappt nicht immer schnell genug. Während der Regenzeit läuft das Reservoir regelmäßig über und überflutet die Umgebung. Dann stinkt es gewaltig, denn in Jakarta gibt es keine Kläranlagen. Fast alle Abwässer fließen unbehandelt zuerst in Kanäle und Flüsse, dann durch das Reservoir weiter ins Meer. Am Westufer der kolossalen Jauchegrube stehen neue Luxusgebäude und ein Park. Das Ostufer sieht ganz anders aus. Dort ist noch eine Bastion aus alten Zeiten übrig geblieben, ein klassischer Kampung, wie die alten, traditionellen Stadtteile und Dörfer der armen Indonesier genannt werden. Hütten aus Wellblech und Holz, ein paar zweistöckige Häuser aus Backstein. Dahinter stehen gelb gestrichene, sechsstöckige Mietskasernen, aus deren Fenstern Wäsche zum Trocknen hängt. Hierhin wurden arme Stadtbewohner zwangsweise umgesiedelt. Ich bin dort in einer Wohnung verabredet. Wir haben zuerst lange Zeit da unten im Kampung gewohnt. Aber vor 1,5 Jahren kam ein Brief der Regierung mit vielen Fragen. Wer genau in unserem Haus wohnt, seit wann und ob wir dort auch offiziell gemeldet seien. So oder so sollten wir einen Monat später ausziehen. Wir packten und 3 Tage vor der Räumung erhielten wir den Schlüssel für die neue Ersatzwohnung hier in dem Betonhaus. Gleich nach unserem Umzug kam ein Bulldozer und riss unser altes Haus ab. Seitdem wohnt Frau Dasim, die wie viele Indonesier nur einen Namen trägt, in dem kleinen Apartment auf 36 Quadratmetern, gemeinsam mit ihrem Mann, den 5 Kindern und einem Enkelkind. Beim Hereinkommen läuft man gleich in ein kleines Wohnzimmer, wo eine Matratze auf dem Boden liegt. Von dem Wohnzimmer zweigen eine Küchenzeile und 2 kleine Schlafzimmer ab. Dort sind die Fußböden fast komplett mit Matratzen ausgelegt. In einem Zimmer ist gerade noch Platz für ein Bügelbrett. Wir sind mit dieser Wohnung nicht zufrieden. Vorher hatten wir ein eigenes Haus mit mehr als doppelt so viel Wohnfläche auf 2 Etagen. Hier muss man Miete zahlen. Unseren alten Nachbarn fällt das besonders schwer. Viele, die weiter oben wohnen, kommen nicht zurecht mit den vielen Treppen. Die Aufzüge funktionieren nur selten. Manche von den Nachbarn, die weiter oben wohnen, gehen nur noch selten auf die Straße. Es gibt wirklich einige Probleme hier. Das glaubt man, wenn man Frau Dasim durch das 2 Jahre alte Gebäude begleitet. Im Flur sind die Betonwände bereits grau angelaufen und beschmiert. An den Treppenstufen sind schon viele Kacheln gesprungen oder abgebrochen. Das einzige Gute ist, dass wir uns hier im 3. Stock nie wieder Gedanken machen müssen um das Hochwasser. Aber jetzt haben wir mehr Angst vor der Miete als damals vor dem Wasser. Was ist, wenn wir mal kein Geld haben und nicht bezahlen können? Unser altes Haus gehörte uns und wir konnten darin damals einen kleinen Shop einrichten. Einfach so. Mein Mann verkauft gebrauchte Motorradersatzteile. Ich bin Hausfrau, aber auch aktiv. Bei der Vereinigung der Armen Städter, UPC. Das UPC möchte im Norden Jakartas die Interessen der armen Einwohner vertreten. Frau Dasim wirkt entschlossen. Sie bittet den Reporter auf den Rücksitz ihres Motorrads und fährt los, um ihre alte Nachbarschaft zu zeigen, den Kampung. Wir brausen zuerst über eine Straße, dann durch enge Gassen und halten schließlich direkt am Ufer des Pluit-Reservoirs. Es ist hier von Steinen und Müll übersät, ein Müllhaufen brennt und der Rauch reizt die Atemwege. Lange Zeit standen hier hunderte Häuser gleich am Ufer oder auf Stelzen im Wasser. Seit dem Abriss klafft eine 15 Meter breite Schneise zwischen dem Reservoir und den übrig gebliebenen Häusern. Wir schauen bei einer Nachbarin, wie es in den verbliebenen Häusern aussieht. Hier gibt es viel mehr Platz, die Kinder der Familie spielen gemeinsam mit Nachbarkindern ein Videospiel. Eine steile, wackelige Treppe führt zum Obergeschoss. Dort sind 4 Schlafräume zu sehen. Man muss vorsichtig auftreten, um nicht durch den dünnen, selbstgezimmerten Sperrholzboden ins Erdgeschoss zu fallen. An einer Wand hängt ein Foto der Familie gemeinsam mit dem aktuellen Staatspräsidenten Indonesiens Joko Widodo. Es wurde gleich hier vor der Hütte aufgenommen. Bevor Widodo Präsident wurde, war er der Gouverneur von Jakarta. Bei dem Besuch damals habe er versprochen, die Interessen der Kampungbewohner zu achten. Doch nun sei er weit weg, kommentiert die Hausherrin, Frau Dasims frühere Nachbarin, die nicht in ein Mikrofon sprechen will. Nur wenige Tage nach meinem Besuch werden tausende Polizisten und Soldaten anrücken, um 500 weitere Häuser zu räumen. Auch hier am Ostufer des stinkenden Sees sollen bald Betonwände das natürliche Ufer ersetzen und die Stadt vor steigenden Fluten bewahren. Zitieren Zeitungen Widodos Nachfolger, den aktuellen Gouverneur Basuki Cahaya Purnama. Dann sollen freie, begrünte Flächen möglichst viele Touristen locken. Im nächsten Jahr will der Gouverneur entscheiden, ob die gesamte Bucht von Jakarta mit einem 35 Kilometer langen Wall gegen das Meer abgeriegelt werden soll. Auf dieser gigantischen Mauer sollen dann milliardenschwere Immobilienprojekte errichtet werden. Der niederländische Berater Janja Brinkmann weiß, dass beim großen Umbau von Jakarta eine Menge Geld im Spiel ist. Die gesamten Baumaßnahmen für den Flutschutz in Jakarta könnten in den nächsten 5 Jahrzehnten insgesamt bis zu 50 Milliarden Dollar kosten. Allein die Schließung der Bucht von Jakarta wäre eines der größten Bauprojekte der Welt. Aber am Ende sollen all diese Ausgaben in etwa ausgeglichen werden durch Einnahmen, weil durch Landgewinnung viel Platz geschaffen wird für neue Businessprojekte, Immobilien und neue Erholungsgebiete, die die Regierung dann verkaufen kann. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.